Vierte Szene. Galilei hat die Republik Venedig mit dem Florentiner Hof vertauscht. Seine Entdeckungen durch das Fernrohr stoßen in der dortigen Gelehrtenwelt auf Unglauben. Das Alte sagt, so wie ich bin, bin ich seit je. Das Neue sagt, bist du nicht gut, dann geh. Haus des Galilei in Florenz. Frau Sarti trifft in Galileis Studierzimmer Vorbereitungen zum Empfang von Gästen. Seit wir glücklich in diesem gepriesenen Florenz sind, hört das Buckeln und Speichellecken nicht mehr auf. Die ganze Stadt zieht an diesem Rohr vorbei und ich kann dann den Fußboden aufwischen. Und nichts wird es helfen. Wenn was dran wäre an diesen Entdeckungen, würden das doch die geistlichen Herren am ehesten wissen. Ich war 4 Jahre bei Monsignore Filippo im Dienst und habe seine Bibliothek nie ganz abstauben können. Lederbände bis zur Decke und keine Gedichtchen. Und der gute Monsignore hatte 2 Pfund Geschwüre am Hintern vom vielen Sitzen über all der Wissenschaft. Und ein solcher Mann soll nicht Bescheid wissen? Und die große Besichtigung heute wird eine Blamage, dass ich morgen wieder nicht dem Milchmann ins Gesicht schauen kann. Ich wusste, was ich sagte, als ich ihm riet, den Herren zuerst ein gutes Abendessen vorzusetzen. Ein ordentliches Stück Lammfleisch, bevor sie über sein Rohr gehen. Aber nein, ich habe etwas anderes für sie. Um Gottes Willen, da ist schon der Großherzog. Und Galilei ist noch in der Universität. Ich will das Rohr sehen. Vielleicht gedulden sich Eure Hoheit, bis Herr Galilei und die anderen Herren von der Universität gekommen sind. Herr Galilei wollte die von ihm neu entdeckten und die Mediciischen genannten Sterne von den Herren Astronomen prüfen lassen. Sie glauben nicht an das Rohr, gar nicht. Wo ist es denn? Oben im Arbeitszimmer. Eure Hoheit, muss man da hinauf? Ich bin nur mitgekommen, weil der Erzieher erkrankt ist. Dem jungen Herrn kann nichts passieren. Mein Junge ist droben. Guten Abend. Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag. Viele Besucher? Stolpern hier herum, gaffen und verstehen nicht die Bohne. Verstehe. Ist das? Ja, das ist es. Aber da heißt es Finger weg. Und was ist das? Das ist das Ptolemäische. Das zeigt, wie die Sonne sich dreht, nicht? Ja, das sagt man. Mein Lehrer ist erkältet. Da konnte ich früher weg. Angenehm hier. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so. Was ist so? So meint man, dass es ist, und so ist es. Die Erde dreht sich um die Sonne, verstehen Sie? Meinst du wirklich? Allerdings, das ist bewiesen. Tatsächlich? Ich möchte wissen, warum Sie mich zum Alten überhaupt nicht mehr hineinließen. Gestern war er noch bei der Abendtafel. Sie scheinen es nicht zu glauben, was? Doch, natürlich. Gib das her! Du verstehst ja nicht einmal das. Du brauchst doch nicht 2. Du sollst es hergeben. Das ist kein Spielzeug für Jungens. Ich habe nichts dagegen, es dir zu geben, aber du müsstest ein wenig höflicher sein, weißt du? Du bist ein Dummkopf. Und höflich hin oder her, raus damit, sonst setzt's was. Lass die Finger weg, hörst du? Ich werde dir schon zeigen, wie man ein Modell behandelt. Ergib dich. Jetzt ist es entzwei gegangen. Du drehst mir die Hand um. Wir werden schon sehen, wer recht hat und wer nicht. Sag, sie dreht sich. Sonst gibt's Kopfnüsse. Niemals! Au! Du Rotkopf! Ich werde dir Höflichkeiten beibringen. Rotkopf? Bin ich ein Rotkopf? Unten treten Galilei und einige Professoren der Universität ein. Hinter ihnen Federzoni. Meine Herren, eine leichte Erkrankung hielt den Erzieher seiner Hoheit Herrn Suri ab, seine Hoheit hierher zu begleiten. Hoffentlich nichts Schlimmes. Ganz und gar nicht. Seine Hoheit nicht hier? Seine Hoheit ist oben. Bitte die Herren, sich nicht aufhalten zu wollen. Der Hof ist so überaus begierig, die Meinung der erlauchten Universität über das außerordentliche Instrument Herrn Galileis und die wunderbaren neuen Gestirne kennenzulernen. Sie sind da. Lass mich auf. Nein, nein, es ist alles in schönster Ordnung. Die medizinische Fakultät erklärt es für ausgeschlossen, dass es sich bei den Erkrankungen in der Altstadt um Pestfälle handeln könnte. Die Miasmen müssen bei der jetzt herrschenden Temperatur erfrieren. Das Schlimmste in solchen Fällen ist immer Panik. Nichts als die in dieser Jahreszeit üblichen Erkältungswellen. Jeder Verdacht ist ausgeschlossen. Alles in schönster Ordnung.